war aus Neuruppin. Eines Tages verschlug sie mit nach West-Berlin. Ja, mit dem Mann nach Kreuzberg hat er ihn geführt. Aber dennoch hat die Bolle das köstlich amüsiert. In Kreuzberg gab's kein Essen, in Kreuzberg gab's kein Bier. War alles aufgefressen von die Bier. Ich war ein sechster Dreher, hab sie ihm reserviert. Aber dennoch hat die Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat die Bolle ganz köstlich amüsiert. Die Lager von der Jacke war wieder ruiniert. Aber dennoch hat die Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat die Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat die Bolle.